Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. Hallo Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio, die Freitagnacht-Ausgabe. Wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, wir haben eine offene Themenshow heute Nacht, dann könnt ihr das machen. Bitte einfach nur diese Nummer hier wählen, 0800 5678 111 oder auch faxen unter 0800 5678 110. Erster Anrufer heute Nacht, Anruferin ist Petra. Hallo Petra, 36 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo. Hallo. Warum hast du angerufen? Es geht um den Polizeieinsatz, den ich leider Gottes mitmachen musste. Und zwar war es folgendermaßen, morgens früh um 6 Uhr habe ich ein Geräusch gehört und habe dann gemerkt oder gesehen, dass meine Tür aufgesplittert ist. Die sprang auf einmal auf. Menschen stürmten in meine Bude. Brüllten mir irgendwas zu. Ich habe kein Wort verstanden. Weil also diese Menschen waren Polizisten? Wie sich nachher herausgestellt hat, waren es Polizisten. Ja. Ja. Die waren alle in Zivil. Und ja, wie gesagt, ich habe die überhaupt nicht verstanden. Ich war wie gelähmt. Alles zitterte, meine Haarspitzen, alles. Warst du alleine in der Wohnung? Ich war allein. Ich wohne alleine, ja. Und ja, irgendjemand drängte mich dann in die Badezimmertür und ehe ich mich versah, jeder hat ein anderes Zimmer in Beschlag genommen und dann ins Wohnzimmer rein. Mir wurde ein Wisch unter die Nase gehalten, wo dann drauf stand, dass man mich verdächtig mit Betäubungsmittel zu handeln, die in meiner Wohnung zu bunkern. Mit Betäubungsmitteln, mit Drogen? Ja. Ich soll die dann auch noch irgendwie selber herstellen, pressen, keine Ahnung. Ich habe so ein Zeug noch nie in meinem Leben gesehen. Und ich habe damit überhaupt nichts zu tun, aber das hat man mir überhaupt nicht geglaubt. Wie lange dauerte denn diese... 3 Stunden. 3 Stunden? Und 3 Stunden warst du im Badezimmer? Nee, 3 Stunden war ich in meiner... Ich durfte nachher ins Wohnzimmer. Die haben dann meine Wohnung durchsucht. Die hat ausgesehen wie nach einem Bombenangriff. Haben auch nachher noch einen Drogenhund kommen lassen, der rumgeschnüffelt hat. Ich durfte mich in meiner eigenen Wohnung nicht mehr bewegen. Ich durfte nicht mal telefonieren. Was unterhält man sich denn während dieser 3 Stunden mit den Beamten? Redet man überhaupt? Ja, man hat mich dann einem kleinen Verhör unterzogen. Ich solle doch jetzt gestehen, bevor der Hund käme. Der Hund würde jede kleinste Menge riechen können und es wäre für mich jetzt die Möglichkeit und wer hier ein- und ausgeht und an einzelnen Fragen kann ich mich eigentlich gar nicht mehr so richtig erinnern. Ich habe das aus wie ein Albtraum erlebt. Ich habe gesagt, muss irgendjemand kommen und sagen, reingelegt oder sowas, versteckte Kamera. Versteckte, ja genau. Nach 3 Stunden war der Spuk vorbei? Erstmal, ja. Warum? Also die Hunde kamen und die haben auch nichts gefunden? Nein, überhaupt nicht. Und dann sind die Beamten abgezogen? Die haben dann mich so hier zurückgelassen, die Wohnung, wie gesagt, total verwüstet. Meine Tür war ein riesiges Loch drin und ja, ich konnte erstmal sehen, wie ich damit fertig werde. Um es vorwegzunehmen, du hast mit Drogen und Betäubungsmitteln überhaupt gar nichts im Hut. Nein, ich schwöre aufs Grab meiner Tochter, ich habe noch nie in meinem Leben was damit zu tun gehabt. Du warst Opfer einer Verwechslung. Oder einer falschen Fährte. Nein, ich bin das Opfer irgendeines, ich sag das mal, ich denke irgendein Racheakt, irgendjemand will mir was. Eine Denunziation. Genau. Irgendjemand hat dich angeschwärzt. Und dieser Mensch, der genießt auch noch den Schutz der Staatsanwaltschaft. Also ich werde niemals erfahren, wer das ist, es sei denn, es käme mal zu einer Verhandlung, wo der als Zeuge aussagen muss. Aber so auf normalem Wege habe ich keine Möglichkeit rauszufinden, von welcher Seite das kommt. Das hat die Polizei dir so erklärt, dass die das nicht sagen können, von wem sie diesen Hinweis haben. Ja, weil die Staatsanwaltschaft ihm halt Schutz zugesichert hat. Nur wo bleibt mein Schutz? Nur frage ich mich dann, kann man ganz normal irgendjemanden beschuldigen? Kann ich jetzt zur Polizei gehen und sage hier, der und der, der handelt mit Drogen und kommt dann die Polizei dahin? Geht das so einfach? Ja, anscheinend geht das so leicht. Mhm. Es wurde behauptet, hier in meiner Wohnung würden so ein- und ausgehen, man soll mich mal eine Woche beobachten. Ich gehe jeden Morgen aus dem Haus, gehe meiner Schule oder meinem Beruf nach, gehe und komme mittags nach Hause und gehe erst am nächsten Tag wieder aus der Wohnung raus. Hier kommt niemand rein, der nicht vorher telefoniert. Ja. Wer zu mir kommen will, muss sich telefonisch anmelden, sonst kommt hier keiner in die Wohnung rein. Was machst du vom Beruf? ich mache eine Umschulung zur Altenpflege. Ja, ja. Und da hast du denn mit jemandem mal zu tun gehabt? Vielleicht mit einem Freund oder mit Freundinnen, die irgendwie in der Drogenszene aktiv sind? Mit niemandem. Auch nicht. Also du hast, kannst dir, außer dass dir jemand übel mitspielen will, hast du keine Erklärung, was da im Hintergrund los ist? Nee, ich zermarte mir seit Monaten mein Hirn. Hast du denn eine Ahnung, wer das sein könnte? Ich bin die paar Leute, die in meinem Umfeld, mit denen ich zu tun habe, durchgegangen und ich lege für jeden die Hand ins Feuer. Also, für denen, also du stehst vor dem Rätsel. Ja, absolut. Hat denn, wer kommt denn jetzt für den Schaden auf, der bei dir entstanden ist? Die kaputte Wohnungstür zum Beispiel. Ja, da bin ich jetzt noch im Clinch. Ich zahle nicht. Die Polizei weigert sich zu zahlen. Mhm. Versicherung auch. Ja, im Moment stehen die 1000 Mark für die Tür noch offen. Ist auch komisch, ne, dass es da keine Regelung gibt, wenn die Polizei, ich meine, dass die solche Einsätze machen müssen, finde ich verständlich. Wenn es klare Indizien gibt oder Hinweise, dass jemand Dreck am Stecken hat. Aber wenn es dann falsch gelaufen ist wie bei dir, müsste doch eigentlich der Staat oder die Polizei dafür sorgen, dass da so eine kleine Wiedergutmachung stattfindet. Das heißt, dass du deine Tür repariert bekommst. Dass die Tür wurde repariert, nur die Rechnung wird nicht bezahlt. Mhm. Wer hat denn den Auftrag gegeben zur Reparatur? Der Hausmeister. Ach so, also nicht die Polizei. Eine Entschuldigung wäre ja auch mal ganz nett, ne? Wenn die... Ja, gar nichts. Die gar nichts. Zwei Wochen danach standen sie wieder vor der Tür, aber diesmal haben sie geklingelt. Mhm. Und, das ist ein bisschen zum Schmunzeln, aber es ist verdammt nicht zum Schmunzeln. Ne? Und nee, also ich fühle mich hier auch nicht mehr sehr sicher. Ich habe jetzt auf die Wohnung gekündigt und werde hier ausziehen. Mhm. Weil ich kann hier einfach nicht mehr in Ruhe leben. Es geht nicht. Jedes Geräusch, da zucke ich zusammen. Ja gut, das kann dir überall passieren. Ne? Ja, aber das ist mir hier passiert. Hier habe ich mich eigentlich immer sicher gefühlt. Mhm. Aber davon ist jetzt nichts mehr übrig geblieben. Also, mir gehen da so zwei Sachen durch den Kopf. Einerseits, wenn es wirklich so einfach ist, jemanden zu beschuldigen und dann wird so eine Lawine losgetreten, da kann man ja einem ja Angst und Bange werden. Auf der anderen Seite sehe ich da schon ein, dass die Polizei auch solche massiven Aktionen fahren muss, um gegen organisierte Verbrechensbanden vorzugehen. Ich bin noch nie polizeilich irgendwie erwähnt worden. Ich habe noch nie was mit der Polizei zu tun gehabt. Das ist das Erschreckende, ja. Die hätten klingeln können. Ich war zu Hause. Mhm. Die hätten schellen können. Mhm. Ja gut, aber die haben ja vermutet, dass du eine Täterin bist. Schlimm finde ich jetzt die Nachwirkungen, dass da kein Schadenersatz geleistet wird, dass keine Entschuldigung kommt und so weiter. Das Verfahren läuft ja noch. Also ist immer noch nicht ausgestanden. Mhm. Ich habe auch immer, ich weiß nicht, ich habe ein bisschen Sorge auch wegen meiner Ausbildung hier jetzt. Wie gesagt, ich mal Altenpflege, ich habe mit Betäubungsmitteln dann später zu tun. Mhm. Und ich habe momentan, habe ich das Gefühl, ich habe eine graue Weste, die ist nicht mehr weiß. Und ich habe so eine Angst, dass ich das jetzt auf meine Zukunft auswirken kann. Glaube ich nicht, Petra, wenn eindeutig klar ist, dass das ein Versehen war, ein Missverständnis, dann hat das auch keine Auswirkungen auf deine... Ja, dann sollen sie mittlerweile mal langsam kommen und sagen, tut uns leid, ist vorbei oder sonst irgendwas. Aber ich warte seit Monaten drauf. Ich wünsche, dass dieses laufende Verfahren wirklich zu deinen Gunsten ausgeht und dass du in einem gewissen Maße zumindest eine Rechtfertigung, eine Genugtuung erfährst. Na, das würde ich auch. Von Herzen alles Gute. Tschüss, Petra. Alles klar, tschüss. Jo. Wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, über was auch immer, Telefonnummer 0800 5678 111 oder ihr könnt mir auch faxen unter 0800 5678 110. Habt ihr heute Abend die Einführungsveranstaltung zu Girls Camp gesehen? Ich habe da so ein bisschen reingezwitscht. Und muss ja doch sagen, dass es immer mehr bergab geht. Ne? Also es gibt zu Big Brother immer noch eine Steigerung. Ich glaube, das wird die Steigerung werden. Naja, vielleicht habt ihr es gesehen und habt auch schon eine erste Meinung. Man kann ja noch nicht richtig was sagen, aber man hat ja so den ersten Eindruck. Patrick oder Patrick, das ist immer der Name, wo ich nicht weiß, ist es nun ein E oder ein A. 22 Jahre, guten Morgen. Guten Morgen. Patrick oder Patrick? Patrick. Patrick. Mein Lieber, ja. Weswegen hast du angerufen? Und zwar, es geht darum, während dem Gerichtsurteil von Ibrahim. Ich weiß nicht, ob es dir was sagt. Und Ibrahim? Ja. Nee, sag mir nichts. Und zwar, der Hund von ihm hat ja im letzten Jahr, der Pitbull... Ach so, in Hamburg. In Hamburg. Mhm. Ja, totgebissen. Ja. Ja, und zwar, ich finde, dass die 3,5 Jahre für ihn eben leider viel zu wenig sind. Mhm. Und zwar, vielleicht... sehe ich das auch so, weil ich auch noch live in Hamburg dabei war. Du warst dabei? Ja, und zwar... Du warst dabei, als der kleine Junge totgebissen wurde? Also nicht direkt. Ich bin bei Hamburg, ich bin in Hamburg bei der Berufsfeuerwehr, mache dort meinen Zivildienst seit seit Anfang Mai letzten Jahres. Und Ende Juni ist es ja passiert. Ja. Und da war ich eben auf dem Rettungswagen, habe dort Praktikum gemacht. Mhm. Auf dem Rettungswagen? Ja, genau. Mhm. Und da sind wir eben dorthin gerufen worden, das war mittags kurz vor 12. Mhm. Und auf unserer Einsatzmeldung stand drauf, ja, Kind vom Pitbull angefallen. Und ja, ich bin in Vettel stationiert und das war eben in Wilhelmsburg, das ist eben ein Nebenort von Vettel. Mhm. Und als wir dort ankamen, da waren wir zum Glück nicht der erste Rettungswagen, sondern da waren schon zwei vor uns da. Aber du hast das Kind gesehen, wie es zugerichtet war. Du hast die Leiche... Nicht direkt, also ich habe es von Weitem gesehen, das ganze Blut drumherum und dass die Notärztin eben dabei war, ihm zu helfen. Mhm. Und wir wurden dann nur noch nebenan eben ins Schulgebäude reingeschickt, dass wir eben mit den Kindern, die da rumgelaufen sind und rumgeschrien haben, dass wir die eben betreuen. Mhm. Aber als wir ankamen, war das Schlimme eigentlich, dass da schon mehr Fernsehteams als Helfer da waren. Mhm. Und der Besitzer des Hundes war ja auch da, ne? Genau. Wie hat der sich denn, und die Freundin, soweit ich mich erinnern kann, auch, ne? Ja, wie haben die sich denn deiner Erinnerung nach verhalten am Tatort? Ja, die beiden, die lagen da eigentlich auch, die waren auch schon angefallen von dem Hund. Aber eben, wenn man es sagen kann, leider nur eben nicht so wie der Junge eben. Mhm. Ja gut, sagen wir mal nicht leider, wünschen wir es auch nicht denen, aber ich verstehe schon, wie du es meinst. Ja, genau. Haben die denn irgendwas gesagt oder haben die sich da wichtig getan? Oder also die lagen da auf der Erde und ja, die Polizisten haben sich eben, oder die Ärzte haben sich auch um den gekümmert, die beiden. Mhm. Ja, und dann, ja, der ganze Schulhof war voll mit Kindern und... Als du kamst, war der Hund schon erschossen, ne? Ja, als ich ankam, fielen gerade die letzten Schüsse, ja. Dann hast du den Hund da auch gesehen, wie der da lag? Ja, genau. Und das war dein Eindruck von diesem Geschehen? Du hast dich dann um Kinder gekümmert oder um irgendjemanden? Genau, wir sind dann ins Schulgebäude rein und dann waren wir da mit sechs Leuten dann vor Ort, haben die Kinder betreut im Klassenraum. Das muss für die Kinder, die anwesend waren, ja auch ein irrer Schock gewesen sein. Ja. Ne? So etwas zu sehen? Und dann wir haben noch Bescheid gesagt, dass wir noch mehr Leute brauchen vom Rettungsdienst, weil wir schaffen das hier nicht allein mit sechs Leuten. Ja. Und dann haben wir noch örtliche angefordert. Dann sind da, wir waren nachher bestimmt 60 Rettungskräfte. Mhm. Wir kamen auch 20 Polizisten dazu. Mhm. Also ein Riesenaufgebot. Was ist für dich das Prägendste, was du in Erinnerung hast von diesem Hergang, von dem Geschehen? Nicht. Also ich war ja dort im Klassenraum mit den Kindern da und habe sie da betreut. Und ich habe den Bruder von dem gehabt. Der Bruder war 9 Jahre alt. Von dem getöteten Jungen? Genau. Mhm. Vom Volkan. Und zwar, er hat den Jungen zum Glück nicht gesehen. Mhm. Ich habe ihm gesagt, dein Bruder geht's gut, oder die Ärzte kümmern sich um ihn. Mhm. Und ja, ich könnte ihm nicht sagen, dass er eben im Sterben liegt oder so. Für dich war das schon klar, dass da nicht mehr viel zu machen war. Genau. Mhm. Mhm. Und ich habe ihm eben gesagt, ja, die Ärzte kümmern sich um ihn, sie versuchen alles Mögliche. Mhm. Ja, nur im Nachhinein ist ja eben nichts draus geworden. Wie lange warst du denn dort, vor Ort? Ja, wir waren circa zwei Stunden. Zwei Stunden? Ja, und dann hatten wir wieder eine Wasserzeit. Oh, Patrick, jetzt haben wir eine ganz schlechte Leitung. Das verstehe ich fast gar nicht mehr. Ja. Zwei Stunden warst du dort? Ja. Ja. Ich glaube, wir könnten nicht weiterreden. Ich verstehe gar nichts mehr. Sag mal irgendwas. Ja. Ja. Jetzt ist dieses Urteil gefallen. Kürzlich, und das haben wir alle mitbekommen, es sind wirklich nur 3 Jahre rausgekommen für den Hundehalter. Jetzt ist die Leitung ganz eingebrochen, schade. Aber ich glaube, das, was der Patrick sagen wollte, war klar, dass er nämlich findet, dass diese Strafe viel zu gering war. Und ich will euch sagen, ich habe das auch so gesehen. Ich denke, ich sehe nicht richtig oder höre nicht richtig, als ich dieses Urteil im Radio mitbekommen habe, nämlich nur 3 Jahre. Und eine Zeitung einen Tag später hat das so aufgelistet, dass unter Abzug der Untersuchungshaft und wenn der sich auch noch gut führt, dieser Mann, der dafür verantwortlich ist und der schon viel Dreck am Stecken hat, vielleicht nach einem Jahr schon wieder rauskommt und wieder in dieses Viertel kommen wird und den Eltern des Kindes begegnen wird auf der Straße. Und das finde ich unglaublich. Das finde ich unglaublich. Da habe ich wieder gesagt, das darf nicht wahr sein. Ein Jahr, 3 Jahre. nachdem so etwas sehr Schlimmes passiert ist. Den Patrick werde ich jetzt aus der Leitung tun, da tut sich nichts mehr. Ich dachte, es würde sich irgendwie noch aufbauen, aber jetzt ist er ganz, leider ganz weg. Dann geht es weiter mit dem Daniel. Daniel ist 16 Jahre alt, guten Morgen. Guten Morgen, Daniel. Du bist Daniel und ich bin Domian. Aber ist ja so ein bisschen ähnlich. Aufgeregt. Ja, ist okay. Mal bei dir in der Sendung und gleich mit dem Thema. Das ist schon ganz schön krass. Mit welchem Thema? Also zum nächsten Mal, ich finde es ganz toll, dass du nicht die Hunde angesprochen hast, sondern nur gesagt hast, dass es ganz schrecklich, dass der Mensch nach 3 Jahren schon rauskommt. Wir haben nämlich auch einen American Stafford. Mhm. Also ganz super von dir, dass du nicht sagst, die Hunde, oh mein Gott, und auch alle Einschläfern und so weiter. Also dass du es nur auf den Menschen bezogen hast. Finde ich ganz toll von dir. Ja, wobei ich auch kein großer Fürsprecher bin für diese Hunde, muss ich ja ehrlich sagen. Ja. Aber das liegt ja nicht an den Hunden, denke ich mal, sondern an den Menschen. Das mag sein, aber letztendlich ist ja entscheidend, was hinten rauskommt, ne? Und die Hunde fallen nun mal die Menschen an. Genau. Aber hier ging es ja wirklich jetzt um das Urteil und zu was der Mann verurteilt worden ist. Ja, und der natürlich schuld dran ist, dass dieser Hund so verrückt war. Ne? Da gebe ich dir natürlich recht. Mhm. So, keiner hat es bis jetzt heute Abend gesagt. Wird, glaube ich, mal wieder Zeit. Du machst eine ganz tolle Sendung. Ich danke dir herzlich. Für das ganze Publikum von Jugendlichen bis, ich glaube, vorgestern war wieder eine da, 65 Jahre alt. Ach, älter manchmal noch. Ja, noch älter. Ich habe schon Sachen gehört bei dir, da habe ich gedacht, mein Gott, da laufen ja Geschichten. Also ich auch. Ganz toll, was du machst. Dankeschön, vielen Dank. Ist halt ein bisschen blöd, dass es so spät ist. Ich glaube, du erreichst nicht ganz so viele Leute, wie wenn es früher wäre. Ich weiß, viele Schüler, die schauen uns oder hören uns am Freitag. Mhm. Eher als in der Woche, ne? Weil ihr ja raus müsst. Und in den Ferien ja sowieso, ne? In Ferien sowieso. Ja, Standardprogramm. So, mein Thema ist, ich bin seit 5 Monaten mit einer Freundin zusammen. Mhm. Fest, das ist eine Top-Beziehung, die beste, die ich bis jetzt hatte. Ja. Bin super verliebt in das Mädchen. Größte Liebe bisher? Bitte? Größte Liebe bisher? Ja, kann man schon sagen. Kann man so sagen, ja. Also vor allem die größte Liebe, die so lange gehalten hat und mit der es so super läuft, kann man so sagen. Ja. So, und sie ist auch das Mädchen, mit dem ich meine ersten intimeren Erfahrungen gemacht hat. Und wir haben dann auch natürlich über Verhütung gesprochen und so weiter, weil ich bin dann der Meinung, dass der Mann da mindestens 50% dabei tun muss. Na klar. Ansonsten läuft er ja nichts. Na klar. Mhm. So, dann sind wir gleich beim ersten Frauenarzttermin, den sie hatte, bin ich gleich mit. Hab ich da hingesetzt und wir haben mit dem Arzt gesprochen, der hat sofort die Pille verschrieben. Also sehr vorbildlich, was ihr da macht. Ja, sicher. Ich, aber hallo. Ich hab ein großes Vorbild vor mir. Den Domian. Ja. Und jedenfalls haben wir dann gesagt, okay, Pille hin und her. Er hat zwar gesagt, am ersten Tag ist die Verhütung gesichert. Mhm. Wir haben gesagt, gut, wir geben uns noch einen Monat Zeit, damit das auch richtig anschlagen kann. Vor allem bei so jungen Menschen, denke ich mal, wegen der Hormonumstellung. Das ist, denke ich, ganz vernünftig so. Jetzt ist meine Freundin im 2. Monat mit der Pille dran, am Mittwoch ist der 2. Monat rum und es läuft aber trotzdem nichts. Wie, es läuft nicht? Ja, es läuft nicht, ich darf nicht in dem Sinne. In dem Sinne, dass sie keine Lust hat, sie mag nicht. Sie Ach so. Also heißt es, die Einnahme der Pille bei ihr bewirkt, dass sie gar nicht so eine erotische Lust hat? Genau, da stand zwar auch drin in dem Beipackzettel, also als ganz kleine Zeile, also so das Letzte als Nebenwirkung aufgelistet. Das ist natürlich mit die übelste Nebenwirkung, ne? Ja, denke ich auch, habe ich auch gedacht. Und da sind ja Nebenwirkungen, weil das ist ja bei dem Präparat wird ja eine Scheinschwangerschaft vorgetäuscht. Mhm. Und wir haben schon gedacht, Mensch, wir haben schon einen heißen Kopf gekriegt, bist du vielleicht doch schwanger, aber kann doch nicht sein. Mhm. Mein Gott, wir haben doch seit einem Monat nicht mehr und so weiter und so fort. Und das Problem ist, ich kriege auch keinen vernünftigen Dialog zustande mit meiner Freundin. Woran es jetzt wirklich liegt, ob das wirklich nur daran liegt, dass sie wirklich so große Probleme hat mit Schule und mit Eltern und meinetwegen auch, weil sie Schmerzen hat oder weil irgendwas nicht in Ordnung ist. Ist denn die Situation auch problematisch im Moment mit der Schule und mit den Eltern? Sind da wirklich Probleme? Ach, Probleme nicht. Ich denke mal, Also ich weiß es, dass da keine großen sind, also die das jeder eigentlich hat. Ja, ja. Also ganz normaler Stress halt, den jeder normal hat. Wie lang hält denn diese Unlust jetzt eigentlich schon vor? Also ich warte schon seit 4 Wochen. Seit 4 Wochen? Seit Hallo? Daniel? Ha! Jetzt haben wir die sehr schöne Situation, die ich also liebe in dieser Sendung, die in schöner Regelmäßigkeit kommt. ich lese auf meinem Computer, Achtung, Doppelpunkt, Telefonanlage defekt. Und schwuppdiwupp war Daniel auch schon raus. Wir haben nämlich wieder ein neues Computerprogramm und da passiert das dann. Ja, ich kann euch vielleicht inzwischen mal erzählen, was wir nächste Woche alles so vorhaben. Nächste Woche sind wir hoffentlich jeden Tag auch pünktlich im Fernsehen. Um 1 Uhr, so wie im Radio bei 1 Live. Und die Themen nächste Woche sind von Dienstag auf Mittwoch, heißt das Thema Schwiegermütter. Ich möchte mit euch über eure Schwiegermütter reden, aber natürlich auch gerne mit Schwiegermüttern. Und ist das immer noch so? Früher war das ja irgendwie so ein Klischee schon, die böse Schwiegermutter. Ist das heute eigentlich noch so? Da gibt es auch ganz tolle. Oder gibt es wirklich den Drachen immer noch in Person der Schwiegermutter? Das ist das Thema in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Und in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, nächste Woche, da ist das Thema Gerüche. Das ist ein schönes Thema. Ich möchte mit euch über Gerüche reden. Was ihr so gerne riecht, was ihr ganz ekelhaft findet, was ihr vielleicht erotisierend auch findet, geil findet. Oder einen Geruch vielleicht, den ihr in Erinnerung habt, der ganz schrecklich war, den ihr nie wieder in die Nase haben möchtet. Das sind die Themen nächste Woche. Ja, jetzt würde ich mal vorschlagen, wir machen, obwohl es gar nicht passt, um 1.23 Uhr eine ganz kleine Musikpause. Und gucken wir mal weiter, ob wir das hier gebacken kriegen. Meine Lieben, jetzt haben wir den wirklichen Super-GAU. Bei uns funktioniert nichts mehr. Die gesamte Telefonanlage ist auf gut Deutsch gesagt im Arsch. Jetzt haben wir gerade überlegt, was machen wir denn jetzt? Ich kann ja nicht bis 2 Uhr hier sitzen und Däumchen drehen und ihr guckt zu. Nein, wir haben eine ganz pfiffige Idee. Am 7. Dezember war Dirk Bach hier bei mir zu Gast in der Sendung. Und diesen Mitschnitt haben wir gerade hier um die Ecke liegen gehabt und den wirft jetzt mein Redakteur, der Wolfram Spikowski, in die Maschine. Und wir zeigen euch Ausschnitte oder einen Teil der Sendung, als Dirk Bach hier bei mir zu Gast war. Dennoch möchte ich mich bei meinem Team bedanken, das diese Woche gearbeitet hat. Für mich bei Thomas Reinke, Wolfram Spikowski, Roland Lohr, Annette Bastian, Tim Stienauer, Pamela Koppay und Marc Sommer. Die Themen habe ich euch gesagt. Ich verabschiede mich jetzt, tut mir sehr leid, ich kann nichts dafür. Es ist wirklich ein technisches, sehr großes Problem. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Wir sind dann in der Nacht von Montag auf Dienstag live wieder da. Und jetzt kommt die Konserve. Dirk Bach zu Gast bei Domian. Viel Spaß. So, meine Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir haben heute Nacht mal wieder prominenten Besuch hier. Ich freue mich sehr, dass er hier ist. Herzlich willkommen, Dirk Bach. Ja, hi. Was sagt man jetzt eigentlich? Guten Abend, gute Nacht, guten Morgen. Eigentlich guten Morgen, obwohl mir das auch immer schwer von der Zunge geht, aber man sagt guten Morgen. Bist du fit? Ja, jetzt. Wir tun was, wir sind auf Sendung. Was hast du heute gemacht? Ich war in meiner Firma und habe alles Mögliche gemacht, halt gearbeitet an Produktionen und so. Wann aufgestanden? Und um 7. Um 7, oh, war dann in der Sendung, voll witzig, mit Ingolf und